Aus Anlass des 40. Jahrestages der Veröffentlichung des klassischen Werkes von Genossen Kim Il-sung, Thesen über die sozialistische Bildung, gaben das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung ab. Sie betonten darin, am 5. September 1977, vor 40 Jahren, habe Präsident Kim Il-sung das klassische Werk Thesen über die sozialistische Bildung veröffentlicht, das die Überlegenheit des sozialistischen Bildungssystems gegenüber dem kapitalistischen klar zeige.